Kommt Seelen, dieser Tag muss heilig sein, besungen. Sprecht Gottes Taten aus mit neuerweckten Zungen. Heut hat der Heilige Geist viel Helden ausgerüst, so bietet, dass ihr auch die Herzen hier begrüßt. Wen Gottes Geist beseelt, wen Gottes Wort erreget, wer Gottes Gnade der stimme mit uns ein und preise Gottes treu. Sie ist an diesem Fest und alle Morgen neu. Erquickendes, liebliches Licht, mein Haupt und Glieder, die lagen darnieder, aber nun steh ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinen